Ich sehe das eher so gefährlich, so dass es solche Behauptungen oder solche Ideen jetzt in der etablierten Presse geäußert werden. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist: Sind ostdeutsche Migranten? Der Anlass dafür ist der Artikel in Frankfurter Allgemeinen mit dem Titel Migranten im eigenen Land. Der Autor davor, der ehemalige Taz-Redakteur Ralf Bollmann. Im Artikel geht es darum, warum die AfD in Ostdeutschland so stark politisch gewonnen hat und ob es daran liegt, dass die Ostdeutschen vielleicht eigentlich Migranten in Deutschland sind, im großen Deutschland sind. Ja, der Autor des Artikels, der auch in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erschienen ist, erwähnt, dass es stellt sich eigentlich die Ausgangsfrage: Warum gibt es einen so hohen Prozentanteil der Wählerschaft von AfD in Ostdeutschland im Vergleich zu den alten Bundesländern? Und hier zieht er eine Theorie heran, die besagt, dass im Grunde genommen Ostdeutsche nach wie vor nichts anderes seien als eine weitere Migrantengruppe, so wie die Deutsch-Türken oder die Russlanddeutschen, die er dann explizit zum Vergleich erwähnt. Und hier das Erste, was dann tatsächlich dann auch sozusagen Initiationsmoment ist, seine Analyse ist, der Aha-Effekt in den alten Bundesländern. Das heißt also, dass man in den alten Bundesländern sich dann plötzlich fragte, wie kam es dazu? Und er stellt dann tatsächlich eine Parallele auf, und zwar zum Wahlverhalten der Deutsch-Türken beim Erdogan-Referendum in Bezug auch auf das Ändern des Regierungs- und Staatssystems in der Türkei, bei der tatsächlich eine überwältigende Mehrheit der teilnehmenden Deutsch-Türken in Deutschland sich für Erdogan aussprachen und wählten. Und hier sieht er dann dementsprechend die Parallele AfD-Ostdeutschland. Das ist der Ausgangspunkt, und wir kämen dann zu seinen Begründungen. Der Autor nennt AfD Integrationsbarometer. Er meint, dass die Ostdeutschen als Gruppe die ähnlichen Probleme aufweisen wie andere Migrationsgruppen wie Deutsch-Türken oder Russlanddeutsche. Das heißt, es gibt eine Parallelgesellschaft, es gibt soziale Probleme, Integrationsprobleme und auch wirtschaftliche Probleme, wie zum Beispiel geringes Einkommen. Dabei zitierte die Integrationsministerin in Sachsen, Petra Köpping. Diese Integrationsministerin schildert dann auch, welche Entwicklung dann auch hier Aufgabenfeld dann tatsächlich dann nach und nach umfasste. Anfangs als Integrationsministerin eines deutschen Bundeslands ging sie eigentlich davon aus, dass sie nur ganz spezifische Gruppen zu integrieren habe. Migranten bzw. Behinderte oder Frauen und andere Gruppen, die eigentlich ihre Aufgabe hätten sein sollen. Ihr fiel aber dann aber auch auf, dass es von denen sie es nicht erwartet hatte, auch Anfragen gab: Warum integrierst du uns nicht? Und das waren dann durchschnittliche Ostdeutsche, so ihre Schilderung, die sich nicht integriert fühlen in Deutschland. Und so, dass sie dann tatsächlich dann auch ihr Aufgabenfeld weiterfasste nach diesen Erfahrungen und tatsächlich als Integrationsministerin Ostdeutschland integrieren will, beziehungsweise Ostdeutsche in Deutschland. Außerdem erklärt der Autor den Erfolg von der AfD dadurch, dass die Ostdeutschen als Migrantengruppen Angst vor den neuen Migranten haben, vor allem von den Flüchtlingen, die jetzt nach Deutschland kommen. Für sie sind sie im Prinzip Konkurrenten im Verteilungsprozess. Außerdem erörtert der Journalist, dass AfD in besonders viele Stimmen hat in den Regionen mit niedriger Arbeitslosigkeit. Er relativiert das dadurch, dass die ostdeutschen Arbeitnehmer oder Unternehmer eigentlich junge Existenzen sind und sie haben Angst davor, dass diese junge Existenzen durch die Veränderungen in der Gesellschaft beeinträchtigt werden könnte. So, das, was der Autor dann tatsächlich auch wahrnimmt, ist, dass Ostdeutschland, die neuen Bundesländer in ihrer politischen Entwicklung und auch in den Wahlergebnissen viel größere Gemeinsamkeiten aufweisen mit anderen Ländern Mittelost- und Osteuropas als mit Westeuropa. Und das erklärt er dann auch durch eine gemeinsame historische Entwicklung in den letzten Jahrzehnten. Das heißt also, das, was ihn auffällt, ist, die alten Bundesländer weisen bei den rechten Parteien ähnliche Wähleranteile auf, alle untereinander, das heißt Le Pen in Frankreich, die Partei für die Freiheit in den Niederlanden, die AfD in den alten Bundesländern, während in Ostdeutschland die hohen Werte ähnlich sind, wie auch für rechte Parteien in anderen osteuropäischen Ländern, wie zum Beispiel in Polen oder Tschechien, genauso wie in Ungarn natürlich auch. Das heißt also, da sieht er dann auch eine geopolitische Trennlinie, die quer durch Deutschland verläuft. Das war der Artikel in FAZ. Darauf ist in der letzten Zeit eine Antwort entstanden in der konservativen Zeitung Junge Freiheit. Der Autor dieser Antwort ist Thorsten Hinz. Er analysiert die Argumente vom FAZ-Autor wissenschaftlich, vor allem rechtswissenschaftlich, und redet über zwei rechtswissenschaftliche Theorien, die bei der Analyse der Verhältnisse zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland zu beachten sind. Er redet über das Wiedervereinigungsgebot, das im Grundgesetz verankert wurde. Genau, das heißt also, das, was er tun will, ist ausgehend von der Rechtslage der Situation nach 1949 tatsächlich festzulegen, wie sich dann auch nach und nach über die Jahrzehnte hinweg es sich eine Änderung bemerkbar war in Bezug auch auf die politische und Geisteshaltung, in Bezug auch auf die Existenz und Wahrnehmung eines zweiten deutschen Staates. Hierbei beginnt ja natürlich dann 1949 mit dem westdeutschen Grundgesetz, wobei natürlich hier auch bedacht werden muss, dass das so konzipiert worden ist, dass es einen Geltungsbereich gibt, das den politischen Realitäten entsprach. Das heißt also, Ostdeutschland war dann kein Geltungsbereich, und zwar nur aufgrund der politischen Realität und nicht, weil es nicht laut Verfassung, laut Grundgesetz den Anspruch gab, tatsächlich zwei getrennte deutsche Staaten hinzunehmen. Das heißt also, das, was er sagt, ist, dass mit den Anfängen des Grundgesetzes es staatsphilosophisch und staatsrechtlich eine Art Wiedervereinigungsgebot gab. Das heißt, die deutsche Einheit war das Ziel. Wie ändert sich dann diese Geisteshaltung in Bezug auch auf die Situation und auf das Bestehen zweier separater deutscher Staaten? Hier sagt er dann auch, dass in den 60er Jahren es tatsächlich dann zu einer Aufweichung kommt des Wiedervereinigungsgebots. Und da nimmt er dann auch zwei Termini, bringt er ein, die eine neue Geisteshaltung in Bezug auf die DDR als Staat tatsächlich dann auch prägten. Und hier erwähnt er zum einen den Begriff der Sezession und zum anderen den Begriff der Äquivalenz. Die Sezessionstheorie definierte die Bundesrepublik gleichfalls als derzeitige Erscheinungsform des Deutschen Reiches, akzeptierte aber daneben die DDR als zweiten neuen deutschen Staat. Die Äquivalenztheorie wiederum behauptete den Untergang des Reiches und die Gleichartigkeit, Gleichberechtigung und Wertigkeit der Nachfolgsstaaten BRD und DDR. Gut, was bezweckt nämlich der Autor der Jungen Freiheit mit diesen Ausführungen? Hiermit zeigt er, dass es eine Änderung der Geisteshaltung gab. Ein Wiedervereinigungsgebot ändert sich hin zu einer Anerkennung nach und nach eines zweiten eigenständigen Staates und damit auch die Wahrnehmung der Bevölkerung der ehemaligen DDR. Das heißt, die Bevölkerung der ehemaligen DDR wird jetzt nicht wahrgenommen als integraler Bestandteil eines Landes, das wieder zu vereinigen sei, sondern, ich zitiere hier den Autor der Jungen Freiheit, als eine Art Teil einer Konkursmasse eines souveränen Staats, der in einen anderen Staat integriert werden soll. Jedoch setzte sich nach 1968 in der bundesdeutschen Gesellschaft mehr und mehr die Äquivalenztheorie durch und zog weitreichende Konsequenzen nach sich. Die Einheit der Nation bildete keinen Bezugspunkt mehr. Der Horizont des historischen Bewusstseins verkürzte sich auf das Jahr 1945. Die deutsche Zweistaatlichkeit wurde als Normalzustand und die DDR als gleichberechtigtes und faktisches Ausland anerkannt. Damit leitet er dann auch sein Fazit ein. Das heißt also, nein, Ostdeutsche sind keine Migrantengruppe, sondern sie werden fälschlicherweise als solche wahrgenommen durch eine Geisteshaltung, die irrtümlich diese Auffassung tatsächlich dann auch produzierte. Und somit ist es so, dass der Erfolg der AfD nichts anderes ist als etwas Emanzipatorisches. Das heißt also, die Ostdeutschen nach einer Phase der Verwirrung und Erschöpfung im Rahmen des Übergangs von Sozialismus in das wiedervereinigte Deutschland und nach der entsprechenden Revolution, die notwendig gewesen ist, haben sich dann eine Art Leitkultur, westdeutscher Leitkultur untergeordnet, die aus dieser geschilderten Geisteshaltung sich herleitete. Emanzipieren sich aber nun jetzt politisch. Und diese Emanzipation realisiert sich in dem Erfolg von der Partei wie AfD oder in solchen zivilen Widerstand wie Pegida. So, Gustavo, wie siehst du das? Bist du der Meinung vom FAZ oder FAS-Autor oder siehst du das eher wie Journalist der Junge Freiheit? Es ist schwierig, denn es gibt sicherlich einige Punkte, also einige Parallelen zu bestimmten Migrantengruppen. Ich sehe aber die Ostdeutschen nicht als Migranten, sondern ich neige eher auch teilweise dazu, tatsächlich auch das, was in der Jungen Freiheit geschildert wird, nämlich eine Änderung der Geisteshaltung durch diese Akzeptanz der Zweitstaatlichkeit über zwei Jahrzehnte vor der Wiedervereinigung tatsächlich dann auch als ein Hauptfaktor zu verstehen, der dazu führte, dass tatsächlich überhaupt ein solcher Artikel in einer solchen Zeitung dazu faktisch auffordert, die Ostdeutschen als eine weitere Migrantengruppe wahrzunehmen. Ich sehe das eher so gefährlich, so dass es solche Behauptungen oder solche Ideen jetzt in der etablierten Presse geäußert werden, weil ja, das kann nur zur weiteren Spaltung des Landes führen. Ich persönlich sehe das so, dass die Ostdeutschen schon ein bisschen andere politische Kultur haben. Es liegt vor allem daran, dass sie wirklich eine grandiose sozialpolitische Revolution erlebt haben, vor allem die ältere Generation, aber die jüngere ist auch davon ein bisschen, so ist wesentlich auch davon geprägt. Und ja, sie wissen, dass sozialpolitische Systeme sich ändern können und im Gegensatz zu den Westdeutschen, die eigentlich nur in der liberalen Demokratie lebten, wissen sie, dass es auch andere Systeme gibt. Und ich glaube, dass sie weniger Angst vor den Änderungen haben als die Westdeutschen, obwohl es gerade um das Gegenteil geht, dass sie Angst vor den gesellschaftlichen Umwandlungen haben. Aber ich glaube, die sind politisch und sozial schon irgendwie passionierter als die Westdeutschen. Also ich würde dir ein Recht geben, jedoch mit umgedrehten Vorzeichen. Das heißt also, sie haben eine Revolution erlebt. Ja, das ist eine historische Tatsache. Die Westdeutschen seit Generationen nicht oder vielleicht jetzt nicht im Rahmen der bundesrepublikanischen Geschichte. Und zwar in dem Maße, dass tatsächlich ein komplettes institutionelles System, ein komplettes Staatsgebilde dadurch zusammengebrochen ist, so wie damals die DDR. Und das, obwohl auch nur ein, zwei Jahre vor der Wende niemand damit gerechnet hätte, absolut niemand, dass sich diese Ereignisse so schnell, vonstatten gehen und tatsächlich etwas, was man als so fest und firm wahrnahm, wie das Regime der Deutschen Demokratischen Republik, tatsächlich so schnell kollabieren konnte. Das heißt also, ich sehe es ähnlich wie du, jedoch wie gesagt andersrum dahingehend, dass die Ostdeutschen wissen, wie zerbrechlich Wirtschafts- und politische Systeme sein können, auch wenn sie sehr fest erscheinen. Das heißt, sie haben diese Erfahrung vor nicht allzu langer Zeit am eigenen Leibe erleben müssen. Und deswegen sind sie vielleicht auch vorsichtiger oder übervorsichtiger, wenn es darum geht, sehr schnelle, sehr wenig geplante und durchdachte Veränderungen auf sozialer, wirtschaftlicher und politischer Ebene durchzuführen, sodass sie dann erst einmal, so meine Wahrnehmung, eher als die westdeutschen Nationalen zu sagen, Moment, lasst uns erst einmal das Ganze bremsen, überblicken und vielleicht auch die Sachen, also die Prozesse nicht übereilen. Genau, und hier muss ich dem FAZ-Autor schon recht geben. Ich glaube, in diesem Sinne haben die Ostdeutschen tatsächlich viel Gemeinsames mit den Osteuropäern wie Polen oder Tschechien, weil die Osteuropäer haben diese Revolution auch erlebt. Und hier muss ich dem Journalisten zustimmen. Also diese historische Entwicklung mit der entsprechenden Revolution und Umwandlung der politischen und wirtschaftlichen Systeme in Osteuropa, dass sicherlich Ostdeutschland da mehr Gemeinsamkeiten historisch aufweist in diesem Jahrhundert zu Polen und zu Tschechien als zu Westdeutschland. Ja, da denke ich, bin ich auch d'accord mit dem Artikel der FAZ. Gut, und wie seht ihr das? Sind die Ostdeutschen für euch Migranten? Oder geht ihr eher davon aus, dass sie keine weitere Migrantengruppe sind, nicht mit Deutsch-Türken und Russland-Deutsche vergleichbar sind und aufgrund einer bestimmten politisch-philosophischen Entwicklung vor der Wende tatsächlich fälschlicherweise als solche wahrgenommen werden? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal, drückt aufs Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen, und bis dem nächsten Video. Ciao. Danke und ciao.